Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder Al-Elisande und Hallo ihr Lieben. Ja, wir sind mal wieder mit euch essen. Wir sitzen schon wieder im Restaurant. Ja, lecker, lecker. Lecker, wa? Ja, nee, ich bin, also warum, wieso, weshalb? Meine Tagung ist ja jetzt zu Ende. Ach, das habe ich noch gar nicht getwittert, ne? Ich verschreckt nichts mehr getwittert. Ich war so fertig hinterher. Nee, aber ich bin immer noch in Wiesbaden. Da bin ich einfach geblieben und habe mir gedacht, Dankeschön, der nette Kellner ist verwirrt. Das macht nichts. Aber der sieht ganz nett aus, oder? Der ist ja. Mhm. Hat so einen netten Drei-Tage-Bart und so, aber wie er so Pfötchen gibt, glaube ich, das ist mehr was für dich. Für mich? Ja, ich glaube, das steht nicht auf mich. Also, so, auch an so, sich. So. Ja, das ist gut, das glaube ich auch, ja. Okay. Nein, ich habe mir gedacht, ich bleibe mal in Wiesbaden, weil ich die Gegend hier auch gar nicht kenne. Und mal ein bisschen einen auf Kultur machen wollte. Deswegen bin ich jetzt schon wieder hier mit Fesra am Essen. Und außerdem, Kultur ist mit Fesra essen gehen. Nein, das war ironisch gemeint, ihr Lieben. So, außerdem muss ich am Sonntag nach Berlin fliegen oder nach Berlin irgendwas sein, Sonntag in Berlin sein. Und da habe ich mir gedacht, das ist viel besser, wenn der Fesra mich nach Frankfurt fährt, ich von da aus nach Berlin fliege, ganz entspannt, anstatt mit dem Zug irgendwie nach Hause, da wo ich wohne, hinzufahren und dann wieder nach Berlin zu fahren. Und als hin und her fahren, also lieber einmal fliegen, alles gut. Alles gut, ne? Genau. Montag, Dienstag habe ich eine geile Konferenz, hatte ich einen super Vortrag. Genau. Bin aufgeregt. Nein, alles super. Ja, ja. Merkt man. Ja, das ist echt so. Ich bin echt aufgeregt, Leute. Eine Stunde lang, ja. Nicht über Guild Wars. Das ist ein bisschen schade. Eine Stunde lang über Guild Wars habe ich ja kein Problem, das wisst ihr ja. Ja, oder doch, wenn es um Waffen geht. Ja. Oder Ritos. Vor allem... Ja, vor allem, wenn du keine Response kriegst, ne? Da kriege ich Response. Kriegst du? Ja, klar. Da sind ganz viele Leute. Die auch zocken. Die nicht zocken, aber hoffentlich inhaltlich mir dann folgen können. Ja, und jetzt sind wir hier in Mainz. Wir sind gar nicht in Wiesbaden, wir sind in Mainz, weil Ich habe gedacht, hier 1000 Jahre Mainzer Dom, das muss ich mir mal angucken. Und da waren wir jetzt gerade, haben uns das schön angeguckt. Mhm. Das ist ein Hammerteil, ne? Ja, Dom halt, ne? Dom halt, aber ich sag mal für 1000 Jahre, da haben die Jungs schon vor 1000 Jahren solide gebaut, meinst du? Ja, nee, aber auch da haben sie mal richtig, ich meine, musst du dir immer überlegen, ne? Ja, klar. Da war nichts mit CAD und so, sondern das ist schon, ja. Ja. Also. Haben sie mal toll hingekriegt. Hut ab, Leute. Ja. Schön groß, schön hoch. Schön groß, schön hoch. Also nee, es gefällt mir ganz gut. Der ist nicht zu überladen. Viele katholische Kirchen oder die sind ja ziemlich, ja, prunkbelastet, ja. Genau. Ich habe da mal so ein Hammerteil in Sevilla gesehen, das hat mich ein bisschen umgehauen. War sehr viel Gold drin, echt, pur, komplett. Tutto completi, ja. So ähnlich. Ja, so und jetzt waren wir schön im Dom, haben uns die Füße platt gelaufen und... Ich habe übrigens neue Schuhe, ihr Lieben, wollte ich nur mal sagen. Ja, nee, na, ja, könnt ihr schon denken, von wem ich die jetzt habe, ne? Nein, egal. Und Fesra lacht. Du musst ins Mikrofon lachen, dann hören Zuhörer das auch. Genau. Ich bin ja gerügt worden, dass sich mein Lachen immer so schrecklich anhört. Von wem? Von vielen meiner Bekannten. Ja, aber doch nicht von unseren Abschaltimpulshörern, ihr Lieben. Nö. Guck mal hier, jetzt gibt's lecker was zu trinken. Das ist ein Podcast, keine Angst haben. Hat er nicht. Guck mal, ganz zu trollig, ja. Finde ich gut. Es gibt zwei Arten von Menschen, die Angst haben und die es gut finden. So, also was hat jetzt der Dom mit Guild Wars zu tun? Dankeschön. Danke. Ja, was hat der Dom mit Guild Wars zu tun? Ich hätte ohne Zitrone bestellen sollen, egal. Was macht man im Dom? Dom ist eine Kirche. Richtig. Kirche macht man Lobpreisung den Herrn oder so, ähnlich heißt das hier. Ich keine Ahnung, ich Atheistin, ja, aber ist das richtig, ja. Ja, genau. Und im Prinzip ist es Götzenanbetung. Ist zwar nur einer. Richtig. Gottesanbetung. Wie auch immer. Ist ja auch immer wurscht. Und genau dasselbe machen wir in Guild Wars ja auch. Nur da machen wir es nicht nur monotheistisch. Nee, ja? Sondern also, polytheistisch. Dass wir einen haben, sondern wir machen das poly. Nämlich insgesamt, wie viele sind's? Oh, warte mal eben. Eins, zwei, 4. 4? Nein. 5? Stimmt. 6. Wer ist denn der 6. Das kriegen wir gleich raus. 5, 6, 5, 6? Genau. Nee, warte mal. 5. 6. Tempel der Zeitalter? Mhm. Da steht er auch nicht. Da steht er nicht. Mhm. Heilige Halle der Geheimnisse. Och Gott, nur oh, jetzt hör mir an. Die zählt doch überhaupt nicht. Doch. Quatsch. Doch. Nein. Doch. Ach Quatsch. Doch. Die hat sich da reingedrängelt. Nein. Die doofe Kuh, mit der war ich unterwegs. Die nervt nur. Also bitte. Ja, aber vorher war es Abaddon und danach war es, ja, die andere. Ach. Komm mir halt. Ne? Komm mir mehr auf. Ich muss was trinken. Du jetzt nicht. Komm mir auf. Monologisier mal, ich muss was trinken. Monologisier mal. Ja, was soll ich denn groß monologisieren? Ja, ich habe mal wieder recht und überhaupt sowieso. Nein, der Punkt ist du einfach... Du hast mal wieder recht. Ja. Da träumst du auch von, ne? Das ist doch so. Ach Quatsch. Das ist die Göttin der Geheimnisse. Ja, ich, ja. Ja. Ja, weil die Alte, die macht auch nichts. Das ist die Göttin des Nichtstuns. Aber jetzt finde ich das total egal, blöd, dass wir uns jetzt schon über Kommi aufregen, weil wir müssen mal mit den... Mit den richtig, mit den wirklich mit wichtigen, den, mit den wirklich wichtigen mal. Wer sind denn die wirklich wichtigen Götter? Nennen Sie doch mal. Wer sind denn die? Melandro. Melandro, Göttin der Natur. Genau, für die Waldis. Gefällt mir übrigens total gut, wie sie dargestellt ist, ne? Sie ist ja so halb im Baum und dann sind ja diese Wasserschalen, wo das Wasser runterfließt. Da gibt es in Nightfall in einem Gebiet, wo es Nacht ist. Welches Gebiet ist denn das? Wo es Nacht ist? Ja, das ist dunkel. Draußen, wo es dunkel ist. Keine Ahnung. Da gibt es ein Gebiet und da gibt es eine Götterstatue auch von Melandro. Die sieht traumhaft aus, wunderschön. Ja. Da habe ich erstmal sämtliche Screens gemacht und so, weil ich die total super fand. Ja gut, müssen wir mal hingehen, müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht. Ja, Dion hat mir das gesagt. Ja gut. Der Dion, der weiß ja immer, wo es schön gut, ist. Der weiß sowieso alles. Genau, dann haben wir natürlich Dwainer. Dwainer. Ich sag mal Dwainer. Du sagst Dwainer? Dwainer. Okay, dann Dwainer. Das ist jetzt deine. Meine? Deine. Ja. Was macht die denn? Die ist toll. Einfach. Das ist einfach die, ja, das ist die heilende Göttin. Die ist halt Göttin des Lichts. Göttin des Lichts und macht hell und macht schön und macht bunt und macht alles gut. Des Sommers. Ja. Nee, Frühling eher. Frühling. Aber sie sieht hübsch aus, ne? Sie ist ja so ein bisschen engelmäßig. Ja, wobei... Und dann ist sie ja immer in diesem gleißenden Licht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich mache jetzt so eine Handbewegung dazu. Aber das glitzert auch immer so. Vor allem diese Statue von ihr sieht auch ganz... Also finde ich ganz toll, weil sie ist ja so zerbrochen. Und genau. Wenn dann die Gunst da ist beispielsweise. Ja. Wenn man dann diese Statue sieht, die dann so emporsteigt. Also das sieht hammermäßig aus, ja. Toll, ja. Also wenn man die Gunst kriegt, das sieht knallermäßig aus. Ja. Das sieht man übrigens leider ja nur sehr selten, ne? Das wechselt. Weil es ja jetzt eigentlich nicht mehr so sehr, sehr das Problem ist, die Gunst zu bekommen. Ja, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber dann gibt es natürlich Balthasar. Genau. Boah, der hat auch ein Schwert, ne? Der hat, ja. Der ja. Gott des Kampfes. Wobei ich das andere Schwert von dem lieben Grenz. Viel cooler finde. Ja, zu Grenz kommen wir mal gleich. Ja. Den finde ich auch sehr geil. Balti, gut. Balti, ja, genau, so nennen wir den immer. Balti. Ja. Balti ist Krieger. Ja, Krieger halt. Typisch. Absolut. Ja, der ist typischer Krieger und super. Ja. Ich finde den aber gut. Der ist okay. Schnell. Der ist okay. Flink, schnell, alles gut. Finde ich gut, ja. Ja. Ja, da hast du eben schon gesagt, Grenz, ja. Hammermäßig. Den finde ich auch richtig gut. Der ist richtig krass, ja. Und das sieht, ich finde, der hat auch eine geile Statue, ne? Der hat so eine, die ganzen, ja, seine, was sind das, seine Anhänger? Die, oder so, die er ja, den ja. Staub getreten hat da unten. Ja, genau, oder was, die nach unten, die von unten nach die oben von greifen. Nach so. Oben greifen und die wollen irgendwie was von ihm und irgendwie, du hast keine Chance. Genau. Er ist aber auch eine coole Sau. Er ist eine richtig coole richtig, Sau. Ja. Also da bin ich echt schon, wenn ich so einen Typen sehe, dann denke ich, Mensch, scheiße, warum bist du nicht Nekro? Weil ist schon cool. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie. Ja. Wenn nee. Er guckt dir die, ich hab guckt die Anhängerschaft an und dann weißt du auch, ja, da, dass... Ja, warum du nicht Nekro bist. Deswegen, weil der Grenz alles von dir will. Ja. Alles. Pigmentierung, alles gut. Der wird der, ja, du kannst dich auch maximal pigmentieren als Nekro, sieht aber total merkwürdig aus, finde ich. Ja. Ja, und dann gibt's natürlich noch Lyssa. Das ist ja meine Göttin. So, und da bin ich sehr, sehr traurig, wie sie im Tempel der Zeitalter dargestellt wird, diese komische lilafarbene Sonnenscheibe, so nenne ich es immer. Viel schlimmer finde ich es in dieser, in der Schreinmission in Nightfall. Dieser Würfel. Was? Dieser Würfel oder was es da so darstellen soll. Ach so, ja. Also was ich ganz gut finde, sind so Statuen von ihr, wo du diese verdrehten, ja wie Zwillinge, zwei Gesichter hast. Die gefallen mir. Ja. Ja, die sind schön, das ist richtig, ja. Also das gefällt mir, aber sag ich mal, gut, wenn ich im Tempel der Zeitalter bin, dann hole ich sie immer, natürlich. Ich knie da nieder, das ist logisch. Als Messmann musst du das dann schon mal machen. Dann macht man das halt schon mal. Dann macht man das schon mal und dann ist sie halt da, diese lila Scheibe, aber ich finde das ein bisschen enttäuschend. Ja. Muss ich sagen. Ja. Auch Dwayners Avatar sieht voll toll aus, finde ich. Der ist für sehr schön, ja. Ja, also das ist so mein Favorite. Der das habe ich jetzt eben völlig verwechselt. Entschuldigung, weil die Statue sind diese verdrehten Zwillinge und das ist ihr Avatar, ist Avatar, die Scheibe. Genau. Ja, Entschuldigung, das war jetzt eben nichts. Von mir. Alles gut. Können wir nochmal über Avatare reden? Ja, wie ist das eigentlich? Ja, was kommt bei Melandro? Weiß ich gar nicht. Ein Droide. Ach genau, so ein Baumdroide. Die sind auch so ein bisschen doof. Dann hast du beim Balthasar hast du diesen Krieger, diesen in voller Platte, diesen Geisterhelden mäßig. Finde ich okay. Also, ja, ist okay. Ist jetzt nichts Überraschendes. Nichts Spektakuläres, ja. nicht megamäßig toll, aber ist tolerabel, ist okay. Ja. Bei Grend hast du dieses Rauchphantom. Auch nicht schlecht. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, das ist ziemlich cool. Wo ich halt echt sagen muss, ist, dass bei Drainer dann dieser Engel, der hinabgleitet, wenn die Flügel ausbreitet, das sieht richtig hammermäßig aus. Das sieht wirklich schön aus, ja, das finde ich also auch. Also da kannst du... Ja, also Tempel der Zeitalter ist ja quasi unser Mainzer Dom. Sozusagen. Also, das ist halt so... Besser eigentlich noch. Genau. No? Wir haben ja mehr Götter. Genau. Das ist halt, der Tempel der Zeitalter war halt schon immer so ein bisschen, war sowas Besonderes in dem Moment. Also auch für die Leute, es liegt mitten in Kryta, liegt der Tempel der Zeitalter. Ja. Du konntest mitten in Kryta, konntest du auf einmal mit 8 Leuten losgehen. Ja. Das war ganz besonders, weil das kommt ja erst später überhaupt. Ja. Das ist ja dann erst in Drogna, glaube ich. Ab Drogna kannst du, glaube ich, erst mit 8 Leuten los. Ja, das stimmt. Und da konntest du es dann sofort zu Beginn. Ja. Er liegt in einem relativ schwierigen Gebiet, finde ich. Wegen der Todesreiter? Auch. Also so das Ganze... Die hat mich vielleicht zum Anfang genervt, alte Kanone. Ja, ich auch. Und ich bin da durch Zufall, bin ich ja da nur hingekommen mit meiner Mönchin. Durch Zufall? Ja, ich bin da halt mal so durchgelaufen, hab so die Gegend erkundet und auf einmal denke ich so, ach, guck mal, Port, gehst mal rein. Wow, da stand ich auf einmal im Tempel der Zeitalter und dachte so, oh, was ist das denn? Oh, cool. Ist cool. Also damals, als Guild Wars noch, Prophecies noch Guild Wars hieß, ich kann meinen eigenen Spruch nicht. Also als Prophecies noch Guild Wars hieß, da war es ja so, dass man die Gunst bekommen hat, wenn die Halle der Helden geholt wurde von dem europäischen Team. So, da war jetzt viel drin. Ja. Reichst du das jetzt nochmal gerade... sagst du das jetzt gerade nochmal von vorne? Weil, was war überhaupt die Gunst? Ja, die Gunst der Götter ist im Endeffekt, dargestellt wird es genau, was wir gesagt haben. Du kommst normalerweise Tempel der Zeitalter und du hast nur diese Götterstatuen da, die pulsieren nicht. Du hast die Statuen da stehen, halt so steinmäßig. Zusammengebrochen, ja. Zusammengebrochen, ein bisschen langweilig. Ja. So, aber wenn du dann die Gunst kriegst, dann... ist das der Oberhammer. Also dieser Wechsel hin, ich habe das ja ganz selten nur erlebt, vielleicht 2-3 Mal. Und das hat mich jedes Mal umgehauen, weil das so hammermäßig aussieht, wie denn diese Statuen anfangen zu pulsieren, das ist der absolute Oberknaller. Genau, die werden ja dann hell und Kram und das ist richtig geil. Das sieht auch bei Grenz so geil aus, ne? Da ist unten irgendwie, das sieht aus wie so Nebel und so. Genau. Ja, finde ich auch total schön. Also das... Diesen Wechsel zu sehen, das ist wow. Warum ist die Gunst jetzt so toll? Weil du dann in den Riss kannst und in die Unterwelt. Genau. Unterwelt. Da müssen wir eben sagen, ja, im Riss ist doch eigentlich auch eine Abkürzung, ne? Ja. Für? Riss des Kummers. Riss des Kummers. Richtig. Ja. So, und das waren natürlich die hammermäßigen Elitegebiete, da konnten nur die absoluten Checker hin, damals. Das waren so die Proten, ja gut, was heißt, da konnten sie nicht nur, also hin konnte man, sobald man aufgestiegen Richtig. War und man eben den Tempel der Zeitalter hatte, dann konnte man in den Riss beziehungsweise in UW. Da hast du aber sowas von auf die Fresse gekriegt. Der Punkt, genau, das war der Punkt. Der Punkt war einfach, dass es unglaublich schwierig war, ja. Weil die Gegnerhorden, also es war ja sehr, sehr, sehr groß. Und die meisten haben so dann das Problem gehabt, wenn sie in den Riss das erste Mal gegangen sind, zum Beispiel, direkt mal angesprochen, ja, dann lief der los und hat erstmal dick, ist dann gestorben und du hast dann mal dick ein P ausgegeben, weil ein Platin kostet das, um nämlich überhaupt in die Riss oder in die UW zu kommen. Ja, wie kommst du denn da rein überhaupt? Erzähl mal. Du kommst in die Riss oder in den UW, in den Riss oder die UW, so rum, kommst du, indem du entweder den Avatar Grenz oder den Avatar Balthasars ansprichst und dann je nachdem kommst du entweder bei Balthasar in den Riss oder bei Grenz in die Unterwelt. Ja, aber den kriegst du ja nicht einfach so, den Avatar, sondern ja. Du musst ihn schon huldigen. Den musst du huldigen und dann kommt der vorbei, wenn er das schafft. Dann materialisiert er sozusagen, der Avatar, genau. Und wie huldigst du dem? Das verrate ich nicht. Wenn du das richtig machst, dann kommt er. Wenn du das nicht richtig wie, machst, wie, das verrätst du nicht? Nö, warum? Nein, Quatsch. Aber das ist noch alles halt mein Wissen. Ja, dann wissen sie es ja, dann brauchst du nicht erzählen. Nein, Quatsch. Einfach hinknien. Nee, genau. Hinknien. Du kniest vor der Statue. Oh ja. Für mich bitte. Ah, jetzt kommt unser Essen. Dankeschön. Sieht ja auch gut aus. So. Müssen wir jetzt auf Pause machen? Ich glaube, ne? Ja, würde ich sagen. So, also dann erzählen wir gerade nochmal. Also, wir knien uns jetzt mal hin vor unser Essen. Genau. Dann kommt ein Avatar. Dann kommt ein Avatar. Dann isst unser Essen weg. So lange können wir weiterreden. Genau. Nein. Ja, ihr Lieben. Balthasar funktioniert übrigens genauso. Da geht's in genau. den Riss. Wenn man vor Balthasar kniet, Richtig. Kommt der Geisterheld, dem gibt man ein P. Und dann, um aufs Maul zu bekommen. Oh, das finde ich übrigens ein geiles Geschäftsmodell von Arnett. Ja, erstmal ein P bezahlen, um richtig mal einen aufs Maul zu bekommen. Gepflegt auf die Fresse zu kriegen. Ja. Es ist ganz toll. Und ja, die Leute machen da, alles. Was habe ich da für Kohle schon gelassen? Frag mich mal. Hm. Damals gab es keine Scrolls. Ja, das ist ja jetzt so die Neuerung, dass du eben mit diesen Schriftrollen ja. da reinkommst. Dann wird halt die ganze Gruppe reingebracht. Ja gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Ist ja, genau. Okay. Ihr Lieben, wir melden uns gleich wieder. Bis dann. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Hallo. Fertig gegessen. Fertig gegessen. Q, wir sind im Alex. Da warst du schon mal mit Fesra. Ja, das weiß er aber, glaube ich, nicht mehr. Weiß er nicht mehr? Das weiß schon so lange nicht. Her? Das war da, wo wir draußen gesessen haben und dann haben wir Latte Macchiato getrunken und dann sind wir reingegangen, weil es draußen zu kalt wurde. Aha. Dann haben wir drinnen noch ein bisschen rumgesessen und haben dann drinnen noch ein Latte Macchiato, glaube ich, getrunken und sind dann wieder nach Hause gefahren. Ach so, aber das war ja ein geiler Tag mit Q dann, ne? Das war eigentlich noch abends, das war aber auch abends, total geil da. Das war super. Ja, war richtig cool. Ja, Q. Ja. Wann kommst du jetzt wieder zurück? Das wollte ich nochmal wissen. Nein, Fesra möchte das natürlich gerne wissen. Q, du kommst ja jetzt demnächst zurück, hast du ja gesagt. Ich mache das so wie bei Martin Kerstein. Einfach ein bisschen so Fakten verdrehen. Assumen. Und dann einfach assume und dann so lange reden, bis das dann klarkommt. Gucke mal, jetzt kommt mal, hier... Kommt. Ach du Scheiße. Das hatte ich nicht ansatzweise erwartet, dass die Suppentasse da... Ja, mein Café au lait ist. Dein Café... Ja, Café au lait halt. Dankeschön. Café au lait. Ja, Leute, Café au lait, aber bitte. Ich meine, Café au lait, okay, das trinkt man in Schalen, das ist alles richtig, aber nicht ja. in Suppentassen. Die haben nämlich Henkel an der... Nee, die haben Henkel an der Seite. Ja, normalerweise Suppentassen. Normalerweise trinkt man das aus einer Bowl und die sind so groß wie Suppentassen, haben aber keine... Richtig. Haben aber keine Henkel. Deswegen sind das Suppentassen. Du hast jetzt Henkel dran. Habe ich gerade erst gesehen, entschuldige bitte. Ja, macht ja nichts. Ja. Aber ich habe es gesehen und... Ja gut, da geht ja noch ein bisschen... Wir waren beim Riss stehen geblieben. Riss des Kummers? Ah, du meinst Riss? Ich meine Guild Wars. Ja, okay. Ich meine Guild Wars, genau. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie mal mit dem ganzen Gerätschaft nach vorne. Können wir das mal machen? Wir liegen hier auch so, wir liegen hier so halb. Das müssen wir echt dazu sagen. Hier ist alles super voll. Und da gab es nur noch, die Lounge-Ecke war nur noch frei. Und das ist irgendwie so, in der Lounge-Ecke zu essen, ist ein bisschen ätzend. So ein bisschen Blockhütten-Style, oder? Ist es so, ja, ist so ein bisschen, ja, moderner Blockhütten-Style, genau. Ja. Und wir liegen hier so halb. Es ist irgendwie alles, ich weiß auch nicht. Ja. Meine Gürtelschnalle drückt mir irgendwie in meinen Bauch. Es ist alles so ein bisschen, du kannst hier aber auch nicht elegant drauf liegen, ne? Nee, das ist schwer, ja. Es ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Mei. Egal. Wir halten das durch, Leute, alles gut. So, ich habe jetzt hier meine Suppentasse am Start. Ah, hier, da sind diese eingepackten Kekse dabei, diese Karamellkekse irgendwann. Die finde ich so eklig. Spekulatius sind das. Spekulatius, ja, eklig. Mhm. Mag ich nicht. Ich auch nicht. Was soll das? Das ist momentan echt total modern. Überall sind diese eingepackten Spekulatius-Leute weg. Will ich nicht. Mach da was Vernünftiges hin. Ameritini oder irgendwas. Spekulatius. Ich geb dir mal jemand anders. Ja, aber mir ja nicht. Ja. Dann kannst du dem nicht vorhandenen Hund geben oder so. Ja, oder? Tja. Ja, aber jetzt kommen wir doch einfach mal zum Thema, wie wir damals die Gunst bekommen haben. Ich habe mich damals schon, was heißt damals, mit dem Steve unterhalten. Unserem lieben Steve. Bei der Gamescom. Ja, Steve Davis. Unser PvPler. Das ist ein Süßer, habe ich auch schon gesagt. Ja, hast du. Ist er immer noch? Ja. Wenn er sich nicht großartig verändert hat, schon, ja. Glaube ich nicht. Steve, hast du dich verändert? Was soll ich denn mit Stevie reden? Das ist ein Süßer, genauso wie unsere andere PvPlerin, Deep Thought. Genau. Das ist auch eine Süße. Mhm. Ja, ich freue mich schon, wenn wir die wieder treffen. Ja, okay. Okay, hätten wir das geklärt? So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Zucker rein in meinem Latte, Café au lait. Ja, Suppentasse mäßig. Ich komme über die Suppentasse nicht weg, Leute. So, aber was fanden Steve und ich damals so toll? Was haben wir gesagt? Die Verbundenheit, wenn dein Team die Gunst geholt hat, da hast du dich für die Leute richtig gefreut. Und das fandet ihr ganz toll. Also diese Verbundenheit vor allem dann zwischen... Zwischen PvP und PvE. Genau. Fandest du das auch toll? Vor mir Lotte, ne? Ich war froh, wenn wir die Gunst hatten, ja, aber... Ja. Dass ich jetzt so aktiv... gut, man hat es natürlich schon mehr mitverfolgt, das ist schon richtig. Ja, ja, man wollte dann, das war halt so weitaus abhängiger, ja. Das war ja damals so, dass je nachdem welches, also da müsste man jetzt so ein bisschen in PvP einsteigen. Also es gab die Halle der Helden, das war irgendwie, wir steigen in PvP, Leute, ein. Oh, gefährlich. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Also wenn wir jetzt total Mist erzählen, macht nichts. Also es war irgendwie, man ist in die Halle der Helden gegangen, oder man wollte in die Halle der Helden und musste dann... Jemand hat durch die Halle der Helden gewonnen, oder was? Alter, ist völlig egal, jedenfalls. Keine Ahnung, auf jeden Fall gab es dann die Halle der Helden und da gingen vier Teams gegeneinander los, glaube ich. Und welches von denen dann gewonnen hat, hat die Halle gehalten, beziehungsweise hat die Halle gewonnen. Und wenn das dann ein europäisches Team war, hat Europa die Gunst der Götter gehabt. Ja. Und ein koreanisches Team... Amerikanisches Team hat meistens immer gewonnen. Ja, amerikanische Teams waren auch recht gut dabei. Mhm. Und die haben dann die Gunst der Götter geholt. Und dann konnte dann, dieser Kontinent konnte dann nur in den Riss, beziehungsweise genau, in die UW. Genau, in die UW. Also das war was ganz Exklusives. Und damals, das damals als Prophecies noch Guild Wars hieß, ich hatte das schon mal erzählt, aber ich erzähle das gerne nochmal, da war das so selten, dass wir die Gunst hatten, dass es sogar bei uns im Forum stand. Also selten empfand ich das jetzt eigentlich nicht. Doch. Wir hatten, es kam immer auf die Uhrzeit an. Also ja, du konntest eigentlich abends um 8 oder so, da war die Gunst, das war dann bei uns. Das war nachher denn schon ein bisschen. Aber ganz am Anfang, da hatten wir die Gunst fast nie. Ja gut, das stimmt. Da war das schon der absolute Knaller, wenn wir sie mal hatten. Und später haben dann immer mehr Leute in Europa Guild Wars gespielt. Genau. Und dann hatten wir, genau wie du sagst, dann war es uhrzeitabhängig, wann wir die Gunst hatten. Richtig. Aber das wechselte dann auch. Also in diesen Zwischenzeiten, das wechselte dann extrem hin und her, das fand ich ganz cool. Ja. Weil dann hieß es dann, Gunst ging nach, Gunst ging nach, Gunst ging nach, ja, Gunst ging genau, nach. Genau. Wir sind einmal runter in den Riss, aufs Maul gekriegt, nach 3 Minuten oder so. Ja. Wir haben gedacht, naja gut, gehen wir nochmal rein. Ja, nix. Mappte nach oben, war die Gunst weg. Und wir so, verdammt. Ey. Und dann aber weitere 5 Minuten später hatten wir sie wieder. Also es ging dann die ganze Zeit hin. Du hast mitgefiebert mit den Leuten. So ein bisschen. Also ich fand das cool. So ein bisschen, ich habe mich total gefreut. Und das ist eben das, was ich vermisse. PvPler, mit denen hat man echt nichts mehr zu tun. Ja. Und das fand ich einfach geil, weil ich fand immer die haben für uns gekämpft und ich war super stolz auf die Leute. Ich kannte die gar nicht. Aber hey, die haben gewonnen und wir hatten was davon. Das fand ich cool. Ja. Ja. Stimmt. So ist es jetzt nicht mehr. Nein, jetzt ist ärgerlich. Und da kommen wir genau zu dem Thema, was du sagtest mit diesem Wechsel. Da hast du das denn gesehen, wie die Statuen zum Leben erwacht sind. Genau. Und das ist auch hammermäßig. Das war echt grandios. Und damals hast du das halt... Und dann vor allem, wenn du im Tempel bist, entschuldige, ich muss jetzt nochmal gerade euphorisieren hier. Wenn alle fünf Statuen zum Leben erwecken, das sieht so knallermäßig aus. Genau. Und damals... Nicht nur eine, sondern so bam. Alles, richtig. Alles. Und damals war das halt viel toller, weil du dann halt, dadurch, dass du dann halt darauf gewartet hast, du saßt also in Tempel der Zeitalter und hast darauf gewartet, okay, wir müssen jetzt die Gunst kriegen, wir müssen sie jetzt kriegen. Und dann haben sie alle rumgestanden und haben nur auf den Startschuss gewartet. Und dadurch haben das viel mehr Leute mitbekommen, wie dann diese Statuen dann zum Leben kommen. Ja. Das war richtig cool, doch. Also das war... Und jetzt mittlerweile ist es ja so, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten oder eine bestimmte Menge von maximal ausgebauten Titeln da sind, dann bekommen wir die Gunst für eine bestimmte Zeit lang. Genau. Und das ist jetzt eigentlich, also ich... Und seitdem haben wir seit 100 Jahren die Gunst. Ja, durchgängig eigentlich. Durchgängig. Ja. Ich habe es einmal erlebt, dass sie mal nicht da war und dann war sie irgendwie zwei Minuten später wieder genau. da. Habe ich auch schon zwei, dreimal erlebt. Die Welt steht nicht mehr in der Gunst der Götter und ich dachte nur so, was ist das? Und da kann man einen Screen von machen. Ja, also genau. Schon was für irgendwie die Kurios-Thread da, ja. Genau, Kuriositas. So, und wenn du, aber ich meine, heutzutage ist das ja so, auch wenn wir die Gunst denn mal nicht haben sollten, ist das eh Banane, weil wir haben ja jetzt Scrolls. Genau. Und das ist richtig bescheuert, weil damit ist im Prinzip dieses, was heißt exklusiv, das ist das falsche Wort, aber das Besondere einfach am Riss und an der UW, das fand ich immer so, oh, ich weiß nicht, das hatte noch so einen besonderen Flair, das hat mir gut gefallen. Mhm. Wobei... Und das geht mir mit allen Elite-Gebieten so, weißt du? Ja, da kannst du dir eben runterscrollen, ich bald schon gesagt, ja genau. Irgendwie runtermappen, taximäßig, in die Tiefe, nach Urgos. Ja, es gut, ist alles nicht mehr so besonders. Diese Geschichte mit Urgos und der Tiefe, das war ja schon von Beginn wie ganz Factions eigentlich misskonzeptioniert, fand ich. Das war nicht so besonders schlau, nee. Also dazu sagen, also nur die beste Gilde bekommt da den Zugang. Das fand ich auch nicht Zugang. So ja. Das war kontraproduktiv, fand ich. Ja, fand ich auch nicht so gut. Ja. Aber ich meine, dann hattest du ja, einmal gab es ja dieses Event, da konntest du ja mit diesen Typen da sprechen, NPCs. Genau, so wie es ja jetzt im Prinzip auch haben fast. Ja gut, aber ich sag mal, die gab es nur einmal auf diesem Event, auf diesem genau. Festivität. Damit die Leute endlich mal in die Tiefe kommen. Ja, und dann bist du dahin und hast mit dem geschnackt und dann hast du halt immer, also ich hatte dann immer einen Charakter da stehen. Ja, weil es ja diesen eigentlich war das ja Bug-Using. Das haben wir in der Allianz haben wir das schön abgesprochen. Eigentlich war das ja Bug-Using, ne? Ja. Weil das war ja da, der Punkt war ja der, hat aber auch nicht immer funktioniert, weil der Charakter, der hin sollte, musste schon mal da gewesen sein. Richtig, so ist es. Der musste schon mal da gewesen sein. Und dann konnte man deswegen nämlich... Deswegen war an dem Abend, entschuldige, wenn ich das mal unterbreche, als die Typen da aufgetaucht sind, die NPCs... Alle drin. Da musste man alle seine Klassen, die man hatte, seine Charaktere da mal schnell runterbringen. So, und dann haben wir uns schön brav abgesprochen in der Allianz, dass immer schön einen in der Tiefe hatte oder mehrere Leute und bei Urgos, damit er Taxi spielen konnte, genau. Ja, und das hatte dann so funktioniert, dass man im Prinzip in die Gildenhalle gemappt ist, genau. Die Leute eingeladen hat. Richtig. Und sie dann runter und dann die Gildenhalle verlassen gedrückt hat. Genau. Dadurch wurde man in das letzte Gebiet zurückgebracht, genau. Wo man war und das war dann halt in dem Moment die Tiefe, beziehungsweise genau. Urgos Bau. Genau. Und so konnte man dann da rein. Was aber eigentlich von ArenaNet ja nicht so geplant war. Ja, gut. Nicht heulen, Leute, nicht heulen. Das ist euer Game. Aber egal. Nein. Ich sage nur, dass das nicht so geplant war. Sie haben es ja dann toleriert. Ja, deswegen Bug-Using in Anführungszeichen. Ja, gut. Aber was ich ja ursprünglich sagen wollte, ist ja, wir Scrolls haben wir jetzt für alles mittlerweile. Es geht mir richtig auf den Senkel. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich nichts mehr Besonderes. Es kostet ein P. Was ist ein P? Das muss man auch nochmal sehen. Ja, also du wenn hattest, du da öfter du mal Geld, gescheitert ne? bist, damals, rissmäßig, so Balance Team, du hattest ja mal gesagt, das ist nicht ganz so einfach, das stimmt. Und so viele Ps, ehrlich gesagt, da hatte ich jetzt auch nicht um da endlos ja, jetzt gut, du hier. Hast dann, du sind 8 Leute reingegangen. Ja. Und du hast es dann halt geachtelt. Ja, das war so. Du hast richtig, also heutzutage ist das ja so, da schlägt sich ja meine Allianz drum, wer was bezahlen kann, wer die Konzept schmeißt, ja, Da wird sich drum geschlagen. Früher war das so, da hat jeder in Pott gezahlt und vorher, da wurde überhaupt nichts gestartet. Genau, es wurde gesagt, jeder 125 Gold. Richtig. Auf dann. Ja. Und wer kriegt das Gold? Dann schrie dann einer hier. Das war dann auch ganz beliebt. Oh, da ging es böse ab. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Der hat kassiert und ist dann gelieft. Ja, die gab's auch, ja. Ja? Mhm. Das war dann lächerlich wegen einem Platin, ja. Eigentlich war das lächerlich, so eine Schraube zu ziehen. Im Prinzip zeigt das, wie wenig Geld wir damals hatten. Ja, aber das machen sie heute noch aus Spaßvertreib, glaube ich. Nee, aber das ist schon richtig. Also, damals war das wirklich krass. Also, haben sie dann das Gold abgezogen, wo ich dann immer nur dachte, so, nicht schon wieder. Ja. War zwar selten, muss ich sagen, also gerade bei uns in den Distrikten oder wenn ich halt gespielt habe, das war selten. Aber es ist halt doch schon immer mal vorgekommen, dass dann halt irgend so ein schwarzes Schaf dabei war. Mhm. Aber so ansonsten hast du dann halt gesagt, okay, 125 Gold, der hat dann jeden angehandelt, so, da hat mir dem 125 Gold gegeben. Genau. Der hatte dann ein Platin beisammen und dann ist er dann hin zu Balthasar oder zu Grenn. Ja. Er hat sich hingekniet, hat den bezahlt und dann war das okay. Mhm. So. Ganz schlimm war es, wenn man ihn dann gefragt hat, du kennst dich aus, er sagte, ja, passt schon. Oh nee, und dann gleich erstmal. Nee, vor allem, wenn du dann in den Riss wolltest und auf einmal in der UW warst. Ja, das war super und toll waren auch die Geschichten, in der Riss gleich erstmal den Geisterhelden angesprochen. Und der läuft dann los und du denkst dir noch so, das war's. Oder super finde ich die Leute, die dann waren, oh sorry, ich war AFK, ich muss nochmal umscalen. Ja, genau. Ja, die kennst du auch. Nein, aber die sind klasse. Ich habe ja damals, irgendwann habe ich ja auch mit Duo Farm angefangen. Das hat mich Schweinegeld gekostet. Duo Farm? Da ist es ja so, wenn man das übt, Duo Farm, ich kann das beides. Ich kann das mit Mönch, ich kann das auch mit dem Necro in der UW. Genau. Und ich habe das dann halt geübt. Du musst es ja üben, nützt ja nichts. Und das hat musst mich... Musst du das? Ich musste das üben. Fand ich nicht. Also ja, die kritischsten... Halt tollere Spieler. Nein, Quatsch. Die kritischen Gegner waren diese Nachtmare, die aufgetaucht sind. Ja. Das waren diese drei Stück. Ja. Wenn du die weg hattest. Und die waren ja eigentlich mit einem, konntest du ja wegstäbeln. Ein Schuss, ein Treffer, alles gut. Sie durften dir nur nicht die Verzauberung ziehen. Ja. Und das war eine Glückssache. Ja, aber ich habe trotzdem genug aufs Maul gekriegt, das muss erst geübt werden, also bei mir. Ja, klar, so, natürlich. Das heißt, mein Punkt war im Prinzip, dass ich damals echt viel Geld, also im Verhältnis, heute würde ich nicht lachen, ausgegeben habe, halt für diese Trainingseinheiten. Um immer wieder runterzugehen, gehen. Ich habe das dann mit lieben Allianzgeschwistern gemacht und habe dann gesagt, na klar, ich bezahle ja, weil ich bin ja der Noob hier und übt mal, ich möchte mal gerne mit euch üben. Ja. Und da habe ich schon ziemlich gekotzt, ne? Wenn ich dann als Necro zu dicht dran stand, die Akro gezogen habe und dann Bomben vorbei, ein Platin neu. Ja. Ne, das sind so Sachen, die passieren. Passiert. Und das hat mir damals echt viel getan. Und das zeigt ja im Prinzip einfach nur, was wir eben gerade gesagt haben, wie wenig Geld wir im Verhältnis hatten. Ja. Oder beziehungsweise wie hart man sich das verdienen musste. Und wie gesagt, heutzutage, du kommst überhaupt nicht mehr dazwischen. Als das anfing mit den Konsets, da wurde das immer noch bei uns in der Allianz schön aufgeschrieben, wer hat was geschmissen. Heutzutage, ich weiß nicht, ich versuche seit mehreren Events, die wir haben, ein Konset loszuwerden. Und das ist wirklich so, du musst ganz schnell sein und musst gleich als Erster sagen, ich schmeiß mal ein Konset, ich bin's, ich hab letztes Mal aber nicht. Und alle, nein, ich will und oh. Und dann sag ich immer, okay Leute, dann schmeiß doch, dann kaufe ich mir halt eine neue Rüstung. Und alle, genau, Elli, mach das mal. Ja, also ich habe so den Punkt, dass ich eigentlich nie Konzerts habe. Die muss ich ja holen. Ja. Und die hole ich mir einfach nicht. Das ist mir zu dumm. Weil es ist ja wirklich so, da sind ganz viele. Also, wenn du wirklich mal jemanden, also wenn du, was heißt jemanden, wenn du mal irgendwo hingehst, wo du wirklich ein Konzert brauchst. Da sind ja viele schon jetzt dabei, die einfach sagen, oh, Konzert, Konzert, Konzert. Oder du denkst so, wozu ein Konzert? Es ist auch in den Gebieten, sag ich mal, wo du früher jetzt, sag ich mal, immer ein Konzert benutzt hast, wo du schon anfängst, überhaupt keins mehr zu benutzen, weil es einfach zu leicht ist. Ja. Also ein Konzert, das benutzt du, glaube ich, mittlerweile nur aus Faulheit. Ja, weil du entweder schneller sein willst oder weil du einfach sagst, oh, nee, kein Bock. Oh nee, jetzt haben komm, wir schon so viel Malausfall, wir sind so müde, dann hauen wir mal eine Armor rein oder so. Wir haben schon mal Konzert reingeballert, fertig. Richtig, passt. Alles fertig, ja, okay. Aber wir kommen vom Thema ab, sorry. Unser Thema war eigentlich Götter. Ja, macht doch nichts. Macht nichts. Jetzt haben wir mal ein bisschen kleine Guild Wars Abschweifung gemacht. Eine Guild Wars Abschweifung, das machen wir auch fast nie, ne? Ja, passt doch. Nein, wir waren ja unten im Riss und in der UW. Das ist ja schon götterbehaftet sozusagen. So, jetzt wollen wir nochmal eben sprechen. Also UW und ist das jetzt eigentlich grenzreich? Ja. Die Unterwelt ist grenzreich, ja. Was ist denn da so Geiles an der UW? Einmal, dass du sie Duo farmen konntest. Also es war ja so der Knaller um die Rissrüstung. Ja. Ey, bitte, hallo, Moment mal eben. Ich rede nicht über Duo farmen. Ich rede über die Schnitter. Ja, über die Schnitter? Ja, wir reden jetzt über die Götter, über Grenzreich, wir reden nicht über Duo farmen, sondern wir reden jetzt mal darüber, wie das da so ist in seinem Reich. Ja, da wollte ich ja hinkommen. Ja, aber ja, nicht über okay. Duo farmen. Nicht über Duo farmen, ja gut. Also du hast halt die UW hast du halt in verschiedene Teile unterteilt. Also du hast das Labyrinth, du hast die Eiswüste dann zum Beispiel. Und unterscheidet sich alles voneinander. Ja. Und zwar relativ stark sogar, finde ich. Gerade so die Eiswüste, die dann so glänzt und die so hell ist und so strahlt. Ja. Also so richtig massiv, so überzeichnet eigentlich fast sogar schon. Finde ich ganz toll, finde ich ganz großartig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass so große Gebiete da unten zu finden sind. Und vor allem so schöne eigentlich auch. Wunderschön, ja. Auch das Labyrinth finde ich ganz toll. Ist auch toll, ja. Ja, also dann sagen manche dann also halt so. Es gefällt mir auch da unten gut. Auch dieses Dorf, das kleine, das ist niedlich gemacht. Wo die UW-Spinne dann ist. Wo die UW-Spinne da gibt's ist, ja. Ja, das ist ja eben. Oh, die Waldis, ne, die Spinne hatten. Genau, das waren die absoluten Könner, das waren die Chefs, das waren die Tollsten. Das waren die Chefs, ja. Weil in der UW, vielleicht für die, die es nicht kennen, in der UW, in der Unterwelt, gibt es verschiedene Quests. Also sowohl im Riss als auch in der Unterwelt gibt es verschiedene Quests, die man erledigen kann. Wenn man alle Quests erledigt hat, kriegt man dann auch diese berühmt-berüchtigte Truhe jetzt seit neuestem. Seit neuestem, die gab es aber früher nicht. Die gab es früher nicht, dann hat man einfach die Quests gemacht, das war Prestige. Das war Prestige, genau. Konnte man machen, musste man nicht. Richtig. Und in der OW gibt es dann diese verschiedenen, also gibt es so Schnitter. Diese Schnitter, das ist ein Avatar im Prinzip von Grenz, sind diese Schnitter, die sehen so ein bisschen aus wie Rauchphantome, ein bisschen cooler sogar noch. Ja. Und die vergeben eben diese Quests und man kann dann auch von Schnitter zu Schnitter kann man dann reisen. Porten. Das also, da kann ist man ein reisen. Portalsystem, genau. Genau. Und dieser eine Schnitter gibt einem dann eine Quest, wo man dann einen in diesem Dorf diesen Bürgermeister, oder wie war das, glaube ich, den Bürgermeister killen oder so. Auf jeden Fall, diese Quest, man geht dann in dieses Dorf rein und tötet dann alles, was dann kommt. Das sind dann auch relativ hart, fand ich das. Das ist auch relativ hart, ja. War ganz schön übel. Und dann kommen dann halt so Geister und die muss man dann weghauen. Sind dann so wie diese Siegelwachen, sehen die so ein bisschen aus. Ja. Und die hat man dann weggehauen. Und wenn man dann diese Quest geschafft hat, dann kam das Portal, der Portalgespenst, sag ich, dieser Schnitter und es kam eine Spinne. Ja. Eine grüne Spinne, die man zähmen konnte. Ja, genau. Und da waren alle voll, also alle Wallis waren so hammermäßig spitz drauf, weil sie diese UW-Spinne haben wollten. Weil es eben die gab's die nur da. Nur dort gab. Die gab's nur da, ja. Genau. Und das war dann halt die UW-Spinne. Also da warst du schon Chef. Wenn du so da eine UW-Spinne hattest, da warst du als Waldi schon... Richtig. Ja, da warst du schon der Knaller. Da warst du gut dabei. Da warst du richtig gut dabei. Also ich muss ehrlich sagen... Auch der Riss, der ist sehr schön. Mir gefällt auch das so Storyline-mäßig ganz gut, ne? Mit den Geistern, die du dann da befreien musst und so, dass wieder alles befrieden musst. Und auch da hast du total unterschiedliche Gebiete. Du hast da diesen Wald. Welchen? Wenn du reingehst unten und dann links abbiegst gleich, wo du dahinter gehst. Mit den Banshees meinst du? Genau, mit den Banshees. Ja, also der richtige Wald. Da wäre dann nochmal den brennenden Wald. Es gibt den brennenden Wald, der natürlich nicht ganz so cool ist wie der brennende Wald in Eye of the North. Genau. Er ist natürlich jetzt mal grafisch nochmal... Der hat nochmal einen Ticken mehr. Aber es gibt den, aber das war ja das im Riss, dann hieß es dann immer, geh mal in den Wald. Und dann Ja. War ich immer dann so, okay, welcher? Ist der richtige Wald oder der brennende Wald? Ja. Nee, der richtige Wald. Und das finde ich auch schön. Ist auch schön. Auch da haben wir hinten Häuser, ne? Ja, da ist auch so ein kleines Dorf so ein bisschen. Da ist ein kleines Dorf ein bisschen, da gehst du über die, da ist übrigens sehr schön, da muss man mal längs gehen, wenn man mal über die Brücke rüber geht, da kann man relativ weit noch am Rand entlang gehen, da ist ja dieser Fluss. Ja, genau. Das ist erstaunlich, also, ja, ich meine, die Leute, die sowieso immer sich an der Wand entlang drücken und alles tun für ihren Kartografentitel, die kennen sowas. Genau. Aber ich mache das ja meistens nicht so, aber es ist wirklich schön, da mal zu gucken, wie weit man da gehen kann. Riss zieht ja da nicht. Ja, das zieht nichts. Nee, zählt nicht mit, nee. Aber die rennen auch schon automatisch an der Wand. Das machen die auch im Real Life. Ah, okay. Ja. Nur so an der Wand. Ja, also ist denn Riss, ist das auch Grenzgebiet? Nein, Riss ist der Riss des Kummers. Da gab's eine ganz tolle Herleitung. Und zwar war das irgendwie, ging das, der Balthasars Champion, irgendein Held hat das da mal geschafft. Und der wurde dann in den Riss des Kummers geschickt und um den zu schließen irgendwie, keine Ahnung. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Ja. Also da gab es eine richtig schöne Story dazu. Mhm. Ist in diesen, wer Guild Wars gekauft hat, der hat diese Manuskripte, da steht das nochmal drin erklärt. Ja. Die sind da jetzt zu Hause. Die sind zu Hause, ich weiß es, ich krieg's auch nicht mehr zusammen akut. Ja. Kann man aber nochmal nachlesen, das ist ganz toll geworden. Also das ist auch eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Und da ist dieser Riss des Kummers. Also der hat mit Balthasar zu tun. Ja. Und Grenze ist im Prinzip der Gegenpol zu Draenor. Grenze ist im Prinzip der Gegenpol zu Draenor. Das sieht man ja auch immer bei den bei dem Winter-Event. Ja? Das Winter-Event. Das ganz ich toll ist, finde. Ich liebe es. Genau. Ist das nicht wunderbar? Die Schneeballschlacht? Die Schneeballschlacht, ja, ganz. Das ist das einzige PvP-Segment, das ich spiele. Ich auch. Schneeballschlacht. Und eben, also mit finde ich ganz toll. Ich finde das auch super. Und da ist es ja dann halt so der Winter gegen den Frühling. Genau. Das ist ja dann Grant als Winter und Dwayne als Frühling. Als Frühling, genau. Und mit den Grantchen und mit das den ist total, Schneemännern. Also und das ist ganz super. Toll und das ist ganz süß. Ja. Und da sieht man schon, dass das so der Gegenpol ist. Genau. Dann hat man Balthasar als eben Krieger, Peiniger, so Richtergestaltmäßig, genau. Ja, so oberster Chef im Prinzip, genau. Sowas wie Zeus im Prinzip. Mars, passt. Also ich würde ihn eher mit, oder ja, gut. Ja gut, aber der ist ja die römische Übersetzung davon. Ja, nein, Mars ist mehr Ares. Gut. Ja. Wenn oder wir, schon wir können ja, genau, wenn wir, haben wollen. Ja, oder wir sagen, er ist ja nicht mehr so der Wotan-Typ. Ja, genau. Also so eine Mischung. Ja, genau. Deswegen auch Peiniger, also die Mönche stehen ja auch dann auf Balthasar dann. Die Mönche, das ist sehr lustig, ja, die stehen da auch drauf. Also Menlo zum Beispiel ist großer Fan von Balthasar. Ja. Yasin. Genau. Ja. Würde ich nochmal drüber nachdenken an deiner Stelle. Ja, ich meine, du. Ja, genau. Und ja gut, Melandru ist ja so die Melandru ist dann mehr so die Naturgöttin. Also ist so ein bisschen konträr zu Balthasar. Balthasar mit seinem Stahl, mit der Kälte, mit der Härte. Genau. Und Melandru eher weich, eher erdverbunden. Hat auch, glaube ich, so die Erdelementarmagier haben da so einen Schlag zu genau. Melandru. Genau. Die Silvari, die ja dann in Guild Wars 2 kommen sollen, die ja im Prinzip die Nachfahren von Melandru sein sollen oder die Kinder von Melandru. Ja, die sind doch auf den, die wachsen doch auf dem Baum, den Ventari hat. Genau. Den Ventari gepflanzt hat, genau. Melandrus, also das hat auch mit Melandru, glaube ich, zu tun. Also Ventari pflanzt einen Baum, den kann man ja sehen. Ne? Genau. Das ist ja in Ventaris Zuflucht. Nein. Oder wie meinst du jetzt? Nein, du kannst diese Baumpflanzungsszene. Das Ach kannst so, du okay, sehen. Das ist in Eye of the North. Ja. Da ist diese Lichtung, wo er diesen Baum pflanzt, wo dann diese Vari rauskommen. Diese Lichtung kannst du in Eye of the North kannst du sehen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste wo. Es ist irgendwo bei im Azura-Gebiet. Also okay. Links drüben. Und da ist diese Szene. Da ist dann auch Ventari, glaube ich, dabei mit. Ah, okay. Ja, also ja. Ganz toll. Können wir mal hingehen. Machen wir. Können wir machen. Ja, Melantro. Ja, genau. Dann haben wir Lyssa, gut, Lyssa ist so ein bisschen... Lyssa ist was Besonderes, also Lyssa, die fällt aus dem Rahmen in dem Sinne. Die gibt es ja so als richtige Göttin. Also die ist ja eine authentische Göttin, eher ja. So Göttin des Wahnsinns und des Chaos. Genau. Das ist so die Originale, Lyssa. Und ja, dieses Zweigeteilte, das erinnert ja. Einen total daran. Sie ist ja halt so, sie ist launisch. Also so beschreibe ich sie auch immer, ne? Ja. Also ja, immer, ja. Wenn es da geht, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt läuft super und dann im nächsten Moment läuft alles schief, dann lasse ich meine Charaktere im Prinzip das immer Lyssa anhängen. Ja, so ist es halt. Also es ist so, ne? Dieses... Also wenn du dann, ach Gott, mir fallen jetzt nur so wieder... Janus. So ein bisschen, diese Janusmünze. Die Janusmünze, genau, so die Richtung ist sie, genau. Genau. Wenn du in eine Situation kommst, wo du im Prinzip bist, hier hat ja meine Assassine. Meine Assassine ist ja so, ja, eine, genau. So eine Situation, wo er sich dann einfach nur noch gedacht hat, ja, Lyssa, vielen Dank an dieser Stelle, ne? Ja, super, danke, so, alles danke, gut. Weil er hat ja das Problem, was heißt das Problem? Also er hatte eigentlich kein Problem, er hatte schön den Auftrag, er sollte Raas umbringen, Raas, also mein Oberhaupt, mein Ritu. Genau. Und dann ist er in irgendeinen Kampf gekommen, wir wissen nicht warum, wieso, weshalb. Wurde dann von einer Mönchin gefunden und gesund gepflegt, die hat ihm das Leben gerettet. Das ist jetzt dooferweise Raas Schwester. Deswegen hat er, ja, das hat, jetzt hat er erklärt. Ja. Genau. Ja, aber das wissen die vielleicht nicht mehr, deswegen erkläre ich jetzt nochmal. Ja, alles gut. Kurz mal wiederholen oder vielleicht steigen auch Leute neu ein, man weiß es ja nicht. Richtig. Und der überlegt sich denn, das ist ja jetzt super, jetzt soll ich den Bruder von der Frau umbringen, der ich mein Leben verdanke. Und da hat er gleich erstmal Lyssa gedankt. Ja. Das ist so typisches Lyssa-Ding, ne? Ja, ist es auch. Also das ist so genau das, was Lyssa eigentlich im Prinzip ausmacht. So dieses Zweigeteilte, dieses zwischen himmelhoch jauchzend und genau. Zu Tode betrübt und das innerhalb von einer Sekunde und 24 Mal in der Sekunde, so ungefähr, hin und her. Ja. Das ist so typisch Lyssa. Ja. Faszinierenderweise ist sie aber so das Oberhaupt der Götter irgendwie. Wenn man sich so diese Videosequenz mal anschaut, wenn man Shiro und den Lich tötet, ja. Dann hat man ja diese, ne? Du erinnerst dich. Dann hat man ja diese Videosequenz, wo man diese Altare dann und dann kommt der Avatar, der spricht, der das Ganze erklärt und der das Ganze regelt, das ist Lyssas Avatar. Richtig. Nicht Balthasar, wie man ja eigentlich so vermuten könnte, ne? Vermutet hätte, sondern es ist dann doch Lyssa. Ja. Wobei ich sagen muss, ja, nee, scheiße. Bitte? Nein, findest du meine Göttin jetzt nicht so? Die Göttin schon, den Avatar finde ich schlecht. Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist leider ein bisschen schade gelaufen. Also, aber ich finde die Idee halt eben gut, dass sie so, ja, ich mag das, dass dieses Wechselmäßige, sie ist unvorhersehbar und das macht eigentlich einen Gott aus, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja eigentlich einem Gott ja vollkommen ausgeliefert und seiner Gnade und das ist bei ihr so und die wechselt auch mal schnell mal ihre Stimmung. Ja. Aber das ist schon wieder zu extrem, finde ich. Also das ist mir wäre es zu extrem. Also ich hätte sie jetzt nicht so extrem gemacht, sage ich mal. Okay. Jetzt kommt ja dazu, jede Klasse, du hattest das ja schon angesprochen, richtig. Beziehungsweise Ausprägung auch, steht auf eine bestimmte Gottheit, beziehungsweise fühlt sich der Gottheit nah oder betet näher, sie auch an. Näher zugebunden. Also näher zugetan. Je nachdem. Näher zugetan. Ja. Du hast gesagt, die Mönche im Prinzip sind im Prinzip alle auf Dwaina, nur die Peiniger nicht. Ja, nein, die haben schon einiges nicht. Über also für Balti. Genau, also die Peiniger sind zwar auch für Dwaina. Auch Dwaina hat so diese peinigende Geschichte oder reinigende Geschichte oder heilende Sache. Da gehört aber auch ein bisschen Melandro noch mit rein. So dieses druidische, dieses heilende. Das spielt da auch ein bisschen mit rein. Dann hast du das peinigende, das ist dann eher ihr Balthasar, auch eine Zuneigung zu Grant. Natürlich. Ja, als Gegenspieler. Ja. Ja. Da hattest du ja in der Geschichte eine ganz tolle Sache reingemacht. Das fand ich ganz prickelnd. Das können wir irgendwann an der anderen Stelle nochmal ganz genau erklären. Ja, das fand ich echt toll. Ja. Genau, also jeder Dorf, man muss ehrlich sagen, richtig. Es ist doch relativ klar, wer wem zugehörig ist. Und was ich halt eben toll fand, ist, dass in Nightfall eine Klasse eingeführt wurde, die... Denen das alles egal ist. Nein, nicht alles egal ist, sondern die alle fünf Götter richtigen Zugang dazu hatte. Und das finde ich nämlich auch hammermäßig bei den Derwischen, dass die einfach diesen Avatar haben und sich verwandeln können. Ja. Leute, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, war ich neidisch. Das war richtig, also das ist eine richtig geniale Sache, diese Avatare, die halt nicht nur einem Gott oder wir haben es ja schon, also ich habe es ja schon gerade eben gesagt, also es ist ja nicht so, dass eine Klasse dann immer einer bestimmten Gottheit immer unbedingt zugänglich ist, sondern die orientieren sich schon an mehreren, aber das Hauptaugenmerk liegt dann halt auf einer bestimmten Gottheit. Genau. Ja, jetzt haben wir da so als Konträr haben wir dann in Nightfall eben die Paragone und die Derwische bekommen. Ja. Und die Derwische in ihrer Eigenschaft als heilige Krieger sozusagen haben dann eben den besonderen Vorteil, dass sie eben nicht nur super tolle Krieger sind in dem Moment, sondern auch einer Gottheit sich so verpflichten können, dass die Gottheit von ihnen sozusagen Besitz ergreift und dann handelt. Und das sind dann, finde ich, ein hammermäßiges Konzept. Diese Avatare sind. Ja, das finde ich super. Richtig. Das ist ganz großartig. Und Ja, also ich bin... Das finde ich eigentlich das Schönste am Derwisch, muss ich ehrlich sagen, diese Avatare. Sieht cool aus. Ja, das ist das Schönste am Derwisch, richtig. Das ist wirklich das Schönste am Derwisch. Das sieht einfach richtig cool aus, wenn sich der Derwisch dann verwandelt. Ja. Mir gefällt ja auch der Emote dazu. Wobei mir die eigentliche Darstellung dann teilweise dann so ein bisschen missfällt. Ja, also Balthasar war ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich eher mehr so Plattenrüstung erwartet, anstatt so... Genau, so dieses Hörner-Teil. Der sieht ja so ein bisschen, wie sieht der denn aus? Der sieht so wie gewollt, nicht gekonnt. Ja. Aber alle eigentlich. Also alle. Lüsser ist merkwürdig. Rent ist ganz übel. Ganz übel. Heiner sieht auch ganz mies aus. Ja, ganz, ganz. Mit diesen Pümpeln am Kopf. Also nee, tut mir leid. Nee, sorry. Und dieses Wurzelgemüse, was dann Melandro darstellen soll, ist auch nicht so prickelnd. Nee, und Lüsser hat noch einen schönen Rock an und der Rest, naja. Ja, gut. No. Gut. Das ist ja dann auch so dieses mit dem Kopf und so weiter. Das ja, aber das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus. Genau. Da hätten ja auch zwei Gesichter gereicht, ne? Stattdessen hat man vier. Ja, mal. So. Ja, gut. Wer hat, der kann. Ja, nee, eben nicht. Ja, ich ist mir schon klar. Ne? Eben nicht. Wobei diese Benefits dann von den jeweiligen Avataren auch teilweise dann ganz toll sind. Also Melandro zum Beispiel, keine Zustände. Ja, schon. Ja. Ist schon fantastisch. Ist schon nice. Also, ja. Ja, oder? Also, aber ich finde, das zeichnet einfach den Derwisch, das hebt ihn nochmal so als Klasse richtig heraus. Mir gefällt das sehr gut. Ja, genau. Ja, eigentlich schon. Den so zu spielen, das gefällt mir gut mit Avataren und auch die Idee, dass du den Avatar dann nicht so schnell kriegst. Du kriegst sie ja nicht so einfach, die Elite-Dinger. Ach, naja, verhältnismäßig gesehen einfach sind die schon. Naja, gut, okay, aber. Du hast halt in die jeweilige Version rein, haust alles tot und dann holst du den Avatar. Ja. Ja, aber das ist eine nette Idee, dass es eine Klasse gibt, die im Endeffekt, ja, als heiliger Krieger wirklich den Göttern so nahe steht, dass die Götter im Endeffekt von ihm Besitz ergreifen und er kann die ja quasi herbeirufen oder wie auch immer man das nennen will. Ja. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig, ja, hat was. Also vielleicht wäre es, also ich hätte da so eine Idee dazu, dass man das Ganze halt ein bisschen mehr powert. Mhm. Also wir reden hier über Götter, wir reden hier über Avatare von Göttern. Ja. Wir müssen eigentlich mal richtig Power bringen, aber nicht so lange sein. Also ich finde, dass es ein bisschen zu läppisch ist. Das Problem ist, und zu lange geht. Ja, mit den Göttern, ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen, als wir über Endgegner gesprochen haben. Ja. Wir haben mit Abaddon einen Gott als Endgegner. Und es ist irgendwie so dieses Konzept, ja, der bringt es halt nicht, okay, der ist ja noch in Ketten und so, wir wissen Bescheid, aber ach, Leute, irgendwie, ich weiß auch nicht. So, und dann haben wir dieses Cormier-Ding. Jetzt können wir mal gerne darauf zurückkommen. Ja. Also es ist ja so, dass Abaddon so der versteckte Bruder im Prinzip ist. Das ist so der, kennst du Goonies? Die Goonies? Ja. Das ist so, wie hieß der? Gorn, glaube ich, der unten im Keller. versteckt. Ja, so das, ja. Das ist Abaddon. Ach so, ja? Okay. Der ja. ist in Ketten, der ist im Keller, der ist versteckt. Richtig. Der gehört aber eigentlich noch mit dazu. Eigentlich gehört er mit dazu, ja. Das ist dann so. Mhm. Und ja, das war ja dann... Passt es auch viel besser, ne? Dann sind es nämlich 6. Ja, sag ich ja. Ja, ich wollte so sagen. Ein halbes Pantheon halt. Richtig. So. Und aber der hat sich ja nicht so ganz wohl verhalten, der Abaddon. Ja, der war ja dann so gesellschaftlich nicht anerkannt, weil seine Jünger dann so ein bisschen da am Rad gedreht haben, so was man so halt auch von... die DSA-Spieler kennen dann den Namenlosen, das ist dann der 13. Gott dann in DSA ja, zum Beispiel. Ja. Oder wie sie alle diese Antichristen gibt es übrigens nennen. In jeder Mythologie gibt es irgendwie so einen durchgeknallten Gott, ne? Genau, so einen durchgeknallten, absolut fiesen Mephisto-Kram, Schlag-mich-tot, genau. Der dann unten im Hades oder wo auch immer da voll abdreht und mal hier richtig. So den bösen Chef macht. Ja, weil wo das Gute ist, muss das Böse sein, sonst gibt es ja kein Gutes, aber das ist ja egal. Philosophie, ja. bla bla. Auf jeden Fall haben wir jetzt Abaddon, gegen die wir kämpfen müssen. Ja. So, jetzt hauen wir den kaputt. Ja gut, aber der kann ja noch gar nicht richtig. Das ist ja nur so... Ja, weil er sich nämlich weiß richtig ich auch nicht. Hat. Das ist ja quasi wie so ein Porsche in der 30er-Zone. Ja, genau. So ungefähr. Aber das ist ja mal wurscht. Auf jeden Fall kriegt er auf die Schnauze von uns. So. Ja. Das ist doof. Ja. Weil es muss ja einen Gott für Böses geben. Beziehungsweise eigentlich ja, ursprünglich war er ja noch nicht mal böse. Nee, aber eigentlich ja der Gott der Geheimnisse. Für der, die dunkle der, Seite hattest du ja immer Grenzen im Prinzip. Richtig, der okay. aber, also es war ja so, der Abaddon war ja so mehr der Geheimnisvolle, der Geheimnisträger, tralala. Mhm. Und der ist dann irgendwann durchgeknallt. MI6. Genau, so ungefähr. Und den haben sie dann weggesperrt. So. Richtig. Und jetzt brauchen sie halt wieder einen dafür. So. Und jetzt hat Cormier sich natürlich gesagt, ach komm, dafür bin ich ausgebildet worden. Ja. Dafür bin ich dumm in der Gegend rumgerannt. Ja. Dafür bin ich allen blind. Spielern... Ja, blind. Brauchen wir ja nicht. Ist egal, ja. Da muss man ja nichts sehen. Ist ja besser. Dafür bin ich allen Spielern richtig auf den Senkel gegangen. So Justitia-like, weißt du? Ja. Hm? Ich weiß schon. Und, und dann... Wir werden uns ja nochmal über die Storyline unterhalten, Leute. Wirklich, wir haben ja einige NPCs begleiten müssen durch die Storylines. Über Rurik haben wir schon gesprochen. Ja. Aber Cormier, ja? Cormier ist so der Absturz. Das ist der Totalabsturz. Mhm. Das ist die größte Nullnummer der Welt und ich mag die Frau überhaupt nicht. Warum mag ich die nicht? Ich sag das auch ganz offen. Die quatscht uns in jede bekloppte Situation rein und steht hinten und macht gar nichts. Gar nichts. Oder wirft Speere auf Leute, die sie nicht werfen soll. Richtig. Und das ist noch, weißt du, dann habe ich lieber einen Kamöter, der alles zieht, was geht. Ah, der macht wenigstens was. Ja, aber die alte immer nur. Und dann quatscht sie dich zu, bis der Arzt kommt. Es ist so schlimm. Ja, nein. So ist er. Ja, aber so ist er. Nee, Leute, so geht er, nicht, so geht, nicht, er, geht, ja. nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. So, aber die sagt jetzt, genau, ich weiß gar nicht, welche Wahnvorstellung die hat, dass sie meint, jetzt kann sie hier den Gott da aufnehmen. Ja, also es war ja so, dass wie Abaddon getötet wurde, werden ja dann diese Energien wurden dann instabil richtig. Und ja, her. Ja. Und sie hat gesagt, okay, ich opfere mich jetzt, wo Märtyrer, ja, Mercedes-Benz. Ja. Der Mercedes-Benz unter den Helden. Wieso? Was? Märtyrer? Mercedes-Benz? Bin ich jetzt doof? Märtyrer? So, okay. das ist. Ellie vergeht gerade. Ah, das hat ja auch gar nichts mit der Tochter von dem Herrn Benz zu tun, ne? Das war eine ganz hübsche eigentlich. Mercedes? Nee, die hieß Mercedes, einfach nur so und das war gar nichts Spanisches. Ja, aber das ist eigentlich ein spanischer Name, ja, ne? Ja, aber damals hatte man ja abgefahrenen Namen. Ja. Im 19. Jahrhundert. Ja, das war so abgefahren. Na, jetzt hör auf mit deinen scheiß Flachwitzen hier. Ich darf. Nee, darfst du nicht. Doch, Fellow hat gesagt. Doch, nein. Fellow hat gefeedbackt. Fellow hat hier gar nichts zu sagen. Fellow hat gefeedbackt, dass das toll ist. Weil, wie schon andere Leute festgestellt haben, bin ich ja hier der Chef. Oder die Chefin, Gender Mainstreaming. So. Okay, hätten wir das auch geklärt. Und ja, Sie können sich hier ruhig hinsetzen. Und auch bitte nicht mit Kind. Der du hast gesagt. Oh, du Schande. Ja, selber schuld. So, komm. Geh weg. Komm mal. Komm hier, schnell fertig machen. Komm hier, schnell fertig. Ja, ist halt... Ne, stabilisiert dann und opfert sich dann halt und wird dann zur neuen Göttin. Die ja dann Was? Ja, ich alles cool, okay. Ich durchleide das gerade nur so, deswegen habe ich so schmerzverzerrt mein Gesicht verzogen. Deswegen war ich eben so verwirrt. Ja, also, ja, Cormier opfert sich dann halt, stabilisiert dann diese Energien wieder, ja, wird zur neuen Göttin der Geheimniskrämerei, ja, oder so ähnlich. Und läutet dann ja diese neue Ära ein, wo man dann ja durch die heilige Halle der Geheimnisse, ja, dann in diesem verborgenen Bereich zu der Statue von Cormier kommt, ja, und von dort aus dann ins Tor der Pein. Wo man sich dann auch wieder, selbes Spiel wie bei Grant oder bei mache ich übrigens nie. Gott sei Dank kann man dann, wenn man da einmal war, immer direkt hinreisen. Da muss man nicht mehr durch diese blöde, genau, weil man Tante muss sich hinknien. Ja, ich habe gekotzt, kommt das erste Mal. Mir und dann darf man da hin. Deswegen bin ich da immer mit jemandem zusammen hin. Dann hat der andere sich hingekniet und ich habe dann richtig gesagt, ja, passt schon. Ja, ja, genau. Weil ich nö. Ja, richtig. Ich will ja auch nie zum Beispiel, dass im Vorhof zum Schluss, wenn du Rurik den Kopf weghackst, dann knien sich alle hin. Ich kann das nicht. Das ist böse. Ich will mich da nicht hinknien. Nee, ja, das ist übrigens so ein Problem. Bei Komja auch. Es gibt so manche Videosequenzen, da muss ich sagen, nein, mein Charakter würde sich nicht so verhalten. Genau. Und da huldigen ja auch alle Komja dann. Und da habe ich gesagt, nein, also ganz ehrlich, die Charaktersequenz, also Entschuldigung, die Videosequenz kann ich mit meinem Charakter nicht vereinbaren. So nicht bestätigen. So nicht bestätigen, genau. Das kann man ganz klar sagen. Das, ja, ist Leute, Annette hier, nee. Da hätte ich gerne eine Auswahl, so wie, genau, diese Antwortauswahl, die du bei den Quests hast, ne? Genau. Ja, also Cormier. Und was, ja, jetzt kommen wir dadurch in Tor der Pein. Genau. Durch Cormier. Und ansonsten hat die aber auch gar nichts zu melden. Kein Mensch findet die irgendwie super. Na gut, das ist ja dieser Orden der Gerüchte ist ja im Prinzip deren Orden. Ja? Ja, komm, aber ich sag mal, der Meister der Gerüchte ist viel zu cool, dass er die Cormier da gut findet. Der findet die voll toll, weil er ist der Ordenschef im Prinzip. Oder es ist ja unklar, was er ist, weil er ist ja der Name im Wind. Wir wissen es nicht, genau, ja. Und dieser Orden der Gerüchte ist ja im Prinzip dieser Geheimbund. Meinst du, da kommt nochmal aus den GW2? Das ist ein religiöser Geheimbund. Möglich. Das ist der Orden der Gerüchte, den möglich, sollte ja noch bestehen, ne? Möglich. Habe ich gelesen. Also der Orden der Gerüchte ist der soll weiter, ja, der soll überleben. Ja. Das heißt, da kann noch was gehen. Ja. Oh, hoffentlich kommt die Alte nicht wieder, bitte nicht, als Göttin. Nee. Ich sag doch, Endgegner GW2. Komm hier. Sehr schön, ich würde gerne einen auf die Fresse hauen. Hm. Das fände ich richtig gut. Aber dann ist sie richtig Göttin, dann ist das scheiße. Das ist mir scheißegal. Ja, dann wirst du sogar tot am Teufel, so nimmst du richtig, alles. Richtig, ja, richtig aufs Maul. Ich möchte da einfach meine Aggression rauslassen. Voll und ganz. So richtig. Ja. Okay, alles klar. Ja? So richtig, gib ihm. Oh, die, ja, blöde Nusto. Alter, da ging hier Grenz und Cormier. Grenz, Quatsch. Gwen und Cormier. Das sind für mich so die Hass-NPCs. Ja, mal. Ist so. Ja. So, das sind für mich die Hass-NPCs. Nee, ich kriege jetzt ein bisschen Panik. Hier sind zwei Frauen und da ist ein Kind dabei. When you panic first. Ja. Deswegen. Leute, deswegen hören wir jetzt auf, weil das fängt so bestimmt nie. Ja, du stehst ja auch sowas, ich ja nicht. Was machst du denn hier so? Okay. Ich verstehe Fesra jetzt nicht. Und super, es fängt an zu schreien. Es war so, Leute. Okay. Oh, dann will man sagen. Komm, sag das mal. Ist der nette Kellner, ich frag jetzt, ob ich zahlen darf. Mach mal. Genau. Sagst du noch, gerade Feedback? Nee, Feedback, der dreht sich jetzt weg. Scheiße. Wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte gar nicht mehr Scheiße sagen. Ja, tut mir leid, ihr Lieben, dass ich das letzte Mal... Ich sag jetzt mal Feedback. Nee, kommt der jetzt hierher? Wo kann man Feedbacken? Ich guck mal. Nee, und du sagst jetzt mal Feedback, ich guck mal. Ja, der geht dann aber musst weg. Du den nicht so umdrehen. Achso, der geht aber weg. So. Ja. Also, ich werde die Kraft meiner Gedanken hier wieder herbringen. Okay, E-Mail. Ja, E-Mail. Eine E-Mail an abschaltimpuls@fesra.com. Könnt ihr wie Fellow einfach mal so guten Tag sagen und richtig, Hallo sagen. Richtig. Oder könnt uns dann mal inhaltliches Feedback geben. Welche Götter findet ihr toll? Welche Götter findet ihr nicht so toll? Richtig. Steht ihr voll auf Cormier? Ja. Sagt ihr, Grant ist viel besser als Dwayner? Oder? Grant ist, ja, der ist super. Ja? Und kniet ihr euch jedes Mal nieder? Genau. Ich mache das im Übrigen, wenn ich eine Lyssa-Statue sehe, wenn wir in-game sind, irgendwie durch ein Gebiet laufen, ja, und da steht mal so eine Lyssa-Statue rum, dann, ja, knie ich mich hin. Du bist ja da so voll im Roleplay drin. Halt so. Richtig, und ja. Das gehört sich einfach mal so. Ja, ist ja so. Da muss man mal, ich muss mal Lüsser gewogen halten, sonst gibt es keine Rüstung mehr oder irgendwie sowas. Ja, genau. Das geht nicht. Da kannst du aber drauf wetten, doch. Nee. Ja, also Comments, abschaltimpuls.fesra.com. Oder in den jeweiligen Thread. Richtig. Also im Thread. Es gibt nur einen. Genau. Richtig. In eigener Sache Abschaltimpuls, in den Tonspuren, genau. In der Medienecke, in der Kreativecke, im WarTower.de Forum. Alle total verwirrt, in wo? Das war von hinten nach vorne. Das war von hinten nach vorne, ich habe das genau verstanden, ja. Ja. Oder eben zu den in der Interessengruppe. Richtig. Aber auch, wir haben von eine Kikuta. Interessengruppe. Von Kikuta haben wir die Interessengruppe. Ja, das finde ich süß. Genau. Einfach können wir auch was reinschreiben, können wir auch Feedback reinschreiben. Alles. Themenvorschläge, also bitte, wenn ihr Themenvorschläge habt, haut die ruhig raus. Ich hab da, wir sind offen für alles. Wir sind da offen, wir machen das. Glaube ich. Wenn wir Bock haben. Ja. Ihr kennt uns ja. So, ihr Lieben. Hello ist auch zufrieden. Dass der Abschaltimpuls, ist auch zufrieden. So der Abschaltimpuls kam jetzt 9 Stunden früher, extra für Fellow. Vor allem, weil es 2 Wochen jetzt her ist, ne? Was? Ja, das ist jetzt 2 Wochen her, das ist... Ja, richtig. Ja. Das ist jetzt 2 Wochen her. Ja. Genau, wenn ihr das denn jetzt hört. Für uns natürlich jetzt nicht, weil ich war ja jetzt nicht 2 Wochen in Wiesbaden. Nicht? Nee. Wie ist das ja mit den Time, mit den Zeitschienen? Das habt ihr ja mittlerweile schon so nachher hingekriegt, dass alles... Das hab ich auch gesagt. Ich lümmel. Bitte was? Das S-Wort. Ja, böse. Oh Gott, ich werde von kleinen Babys hier umzingelt. Das ist jetzt so ein... Oh Gott, ich muss jetzt nochmal lästern. Darf ich nochmal schnell? Das ist so einer von diesen bewegten Vätern in so einem Selbststrickpulli. Naja, der ist nicht Selbststrick, aber total abgelappt. Ja. Und der trägt jetzt hier sein Kind durch die Gegend. Stolz wie Oskar. Warum trägt er sein Kind durch die Gegend? Damit es ruhig ist. Kann er das nicht auf dem Schoß machen und hin und her wiegen? Nein? Nein. There's gotta be movement. Leute. Mit mir wird es nichts mehr und Kindern, wir wissen das. Ich glaube, das wird im Alter nur noch schlimmer. Ja. Kann sein. Irgendwann bist du dann in dem Oma-Alter und dann findest du die ganz toll, glaube ich. Nee. Doch. Das ist nämlich. Das ist so ähnlich, wie alle mir gesagt haben. Warte. Irgendwann wird deine biologische Uhr ticken. Nein. Das ist was anderes. Ach. Ja, genau. Woher willst du denn das wissen? Nein. Yeah. Here's the thing about women. So. Jetzt kommt die Chefinfo, pass mal auf. Pass auf. Ihre Eizellen und ihre Gehirnzellen trocknen zur selben Zeit aus. Ja, das heißt, wenn du. Deine Crane. Nein. Egal. Nein, das ist so. Wenn du irgendwann, wenn du Oma wirst. Kannst du das Eis geben? Kannst du das Eis geben? Wenn du Oma wirst, ja. Dann bist du so durch den Wind, also in dem Oma-Alter bist. Bist du so durch den Wind, dass du dann auch Kinder toll findest, glaub mir. Nee. Mhm. Doch. Nein. Doch. Ich werde nicht eine von den Omas sein, die so einen richtig geilen Stock haben. Mit denen sie alle betreffen. Und mit denen hauen sie den Gören voll vor Schienbein. Weil dann kann ich es mir leisten. So eine alte, verbitterte Kuh, meinst du? Nein, so eine richtig alte, so eine... Ja, so eine Zicke. Aber so ich habe Geld dann. Verbitterte Zicke. Und das ist es. Und deswegen finden mich alle super, weil die wollen das Geld erben. Ja, also ich habe schon total den Plan. Ja, gut, aber du hast keine Kinder, wer soll was erben? Ja, eben. Die anderen wollen denn ja was erben. Ach so. Ja. Das heißt, ich muss jetzt lieb zu dir sein, oder wie? Deine Tochter sollte lieb zu mir sein. Meine Tochter? Warum meine Tochter? Weil die denn das Geld erben kann. Warum weil wenn ich denn über den Jordan gehe, dann braucht sie es ja. Das ist ja genau das richtige Alter, ja, aber warum wo man für es gut aussieht für einen Porsche. Ich meine, in deinem Alter dann... Sieht das nicht mehr so toll aus? Dann bist du ja alter Daddy in so einem Porsche. Ja, Sugar Daddy. Ja, nix. Dann kommt dann Heider zu mir. Ach Gott, Leute. Ich würde mal sagen, das jetzt nochmal, ich konnte jetzt immer der, ja, egal. Sag ruhig. Nee, alles gut. Mach doch. So viel zum Thema Götter. It geht, Boss. Ja, das war so ein schönes Mix-Thema, finde ich. Ja, war schön. Wir haben schön alles so ein bisschen mal so einen Umschlag gemacht. Ja, wie immer. Und Götter war schon Leitmotiv, würde ich sagen. Ja. Doch. Auf jeden Fall. Ist okay. Also ich stehe auf die Götter, muss ich ehrlich sagen. Die finde ich total super. Komm, eins will ich noch wissen. Was ist dein Lieblingsgott? Lüsser. Ja, und aber ganz auch Grenz. Grenz. Ja, Grenz. Mit TH, ne? Grenz. Ja, aber das H ist stumm. Das ist kein Quatsch, das ist nicht stumm. Nein, das ist kein TH. Der heißt Grenz. Nur das ist Grenzausgleich. Grenz hört sich schon scheiße an. Das hat es schon wieder gesagt, in kurzer Folge. Ja, ja. Aber es hört sich so an. Ich wollte nicht so viel Scheiße sagen. Genau. Nein, aber es ist egal. Aber das hört sich nicht toll an, finde ich nicht. Genau. So? Naja, gut. Das müsste aber so wie sagen, auch immer, ich will jetzt diesen Typen hier haben. Können wir zahlen, bitte? Danke. So, Dann zahlen wir. Das dritte Kind, Leute. Das ist eine Verschwörung hier. Das ist ganz eklig. Genau. Da, erinnere mich nachher mal dran, dass wir nochmal über den AI-23 reden. Achso, wir beide alleine, ja, ja, ja, ohne unsere Zuhörer. Ohne Mikro. Ja, okay. Nein, also wie gesagt, Lüsser, ganz, ganz, ganz dicht gefolgt von Grenz. Von Grenz. Okay. Und bei dir? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Grenz wirklich super geil finde. Auch wenn der Avatar mir nicht sehr gut gefällt, also der Derwisch-Avatar. Mhm. Duena finde ich von den Avataren her, also wenn du vor den Statuen stehst, finde ich die am schönsten. Ja gut, das finde ich aber auch. Also Grant als Gott, danach der ist hammermäßig, der ist cool, ne? Duena, genau. Ja, der ist cool. Ja. Seht ihr es auch so? Ihr Lieben, gebt Feedback. Macht's gut. In diesem Sinne. Bis dann, tschüss. Ciao.